Die Blutung hörte noch immer nicht auf, aber Katerina Iwanowna kam langsam zu sich. In das Zimmer traten gleichzeitig außer Sonja Raskolnikow und Lebesjetnikow, der Beamte und der Schutzmann, nachdem dieser die Menge auseinandergejagt hatte, von der einige bis zur Tür gefolgt waren. Poletschka kam auch mit Kolja und Lenja. Die beiden zitterten und weinten. Sie hielt sie an der Hand. Auch von Kapanaumows kamen einige ins Zimmer. Er selbst, lahm und krumm, von seltsamem Aussehen, mit borstigen Haaren und Backenbart. Seine Frau, die immer ein erschrockenes Gesicht zog, und einige ihrer Kinder mit immer erstauntem, hölzernem Gesichtsausdruck. Unter all diswleuten befand sich auch Svidrigailow. Raskolnikow blickte ihn verwundert an, ohne zu begreifen, wie er hierher gekommen sei. Er konnte sich nicht erinnern, ihn auf der Straße in der Menschenmenge gesehen zu haben. Man sprach davon, einen Arzt und einen Priester holen zu lassen. Obwohl der Beamte Raskolnikow zuraunte, dass ein Arzt jetzt wahrscheinlich nicht mehr nötig sei, sandte man doch nach ihm. Kapanaumow selbst eilte davon, einen zu holen. Unterdessen war Katerina Iwanowna zu sich gekommen und das Blut hörte für eine Weile auf zu fließen. Sie sah unverwandt mit einem schmerzlichen und durchdringenden Blick auf die bleiche und bebende Sonja, die ihr mit einem Handtuch die Schweißtropfen auf der Stirn abtrocknete. Schließlich bat sie, man möge sie aufrichten. Man setzte sie auf und stützte sie von beiden Seiten. »Wo sind die Kinder?« fragte sie mit schwacher Stimme. »Hast du sie gebracht, Polja? Oh, ihr Dummen, warum seid ihr fortgelaufen? Ach!« Blut bedeckte noch ihre trockenen Lippen. Sie blickte um sich. »Also hier lebst du, Sonja. Ich bin noch nie bei dir gewesen. Jetzt erst bin ich dazu gekommen.« Sie blickte Sonja unendlich traurig an. »Wir haben dich ausgesogen, Sonja. Polja, Lenja, Kolja, kommt her. Hier hast du sie alle drei, Sonja. Nimm sie aus meiner Hand, denn ich bin am Ende. Das Fest ist aus. Legt mich nieder und lasst mich wenigstens in Ruhe sterben.« Man legte sie wieder auf die Kissen zurück. »Was? Einen Priester? Das ist nicht nötig. Habt ihr zu viel Rubel? Ich habe keine Sünden. Gott muss mir auch so vergeben. Er weiß, wie ich gelitten habe. Und wenn er nicht vergibt, kann ich es auch nicht ändern.«